1. Hyoberwidet. 2. Why lange gedenkt er, mich zu quälen und mich mit ihren Worten zu vernichten? 3. Hat mich bereits einmal beleidigt und schamtuk nicht, mich derart zu misshandeln. 4. Sollte ich tatsächlich gefällt haben, so ist mein Feldtritt allein mir bewusst. 5. Wenn ich tatsächlich über mich erheben wollt, dann leg den Beweis für mein Schande vor. 6. Kennt doch, das Gott mich niedergedrückt und mich mit seinem Netz umzingelt hat. 7. Obwohl ich gewollt, schrei, find ich kein Gehör, ich ruf im Hilf, doch es gibt kein Recht für mich. Hat meinen Weg versperrt, so dass ich nicht weitergehen kann und mein Fade sind von Finsternis bedeckt. 9. Hat mich meiner Ehre beraubt und mir die Krone vom Haupt genommen. 10. Stört mich ringsum, so dass ich vergehe, und reißt mein Hoffnung wie einen Baum aus 11. Entfacht seinen Zorn gegen mich und behandelt mich wie sein Feinde. 12. Sein Truppen rücken gemeinsam heran, bohren einen Belagerungsweg gegen mich auf und lagen sich rings im mein Zelt. 13. Hat mein Bruder von mir entfremdet und mein Freund haben sich vollständig von mir abgewandt. 14. Mein Verwandten meiden mich, und mein Bekannten haben mich vergessen. 15. Die Bewohner meines Hauses und mein Magda betrachten mich als Fremden, in ihren Augen bin ich zu einem Ausländer geworden. 16. Wenn ich meinen Sklaven ruf, antwortet nicht, ich muss in meinem eigenen Mund anfliehen. 17. Mein Atem ist meine Frau Zuweider, und mein Jerich ist meinen eigenen Bruden unerträglich. 18. Sogar die kind of erachten me, when ich aufs ten will, verspotten sie me 19. All mein Ängsten vertrauten verabschuen me, und diegenigen, die ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. 20. Mein Nocken hafen an meiner Haut und mein Fleisch, und ich bin no mit muher diem tod entkommen. 21. Hat mitlied mit mir, hat mitlied, mein Freund, den Gott's Hand hat mich geschlagen. 22. Warum verfolgte mich wie Gotten seid nicht zufrieden damit, mich zu zerfleischen? 23. Ach, wenn doch mein Wort aufgeschrieben und auf ein Tafel eingemeißelt worden. 24. Mit einem eisernen Griffel und Blei, für immer in den Fels gehauen. 25. Ich weiß jedoch, dass mein Erlöser lebt und sich am Ende über dem Staub erheben wird. 26. Und nachdem mein Hort so zerstört ist, word ich, befreit von meinem Fleisch, Gott schauen. 27. Ich word in zu meinem Heil sehen, uj, mein Augen werden in erblicken, und nicht als Fremden oder Gegner. Mein Herz verset sich danach in meiner Brust. 28. Wenn nun sagt, why wollen wir in verfolgen, und meint, de Grund für die Angelegenheit sei in mir zu finden. 29. Dann furchtet juk vor dem Schwert, den solche Taten sehen die Straf des Schwerts nach sich, damit erkennt, dass es ein Gericht gibt.